Ihr müsst euch vor allem darüber im Klaren werden, mit was ihr es hier zu tun habt. Das sind nicht irgendwelche ehrenwerten Politiker oder sogar Volksvertreter. Es sind Schwerkriminelle. Nicht einfach nur Kriminelle. Es sind Schwerkriminelle. Es ist eine kriminelle globale Mafia, die euch systematisch belügt mit ihrer Fake-Pandemie. Die Resultate sprechen einfach eine ganz klare Sprache und ihr müsst vor allem nur auf die Resultate ihrer Politik schauen. Zerschlagung der Wirtschaft, das ist ein Angriff auf das Grundgesetz. Das ist Hochverrat, Straftatbestand Hochverrat. Zerschlagung eurer Wirtschaftlichkeit. Jetzt sperren sie euch ein. Später werden sie euch enteignen. Und sie wollen euch eine Giftspritze, die nicht ausreichend getestet wurde, in die Adern jagen. Das sind Massenmörder, wenn die damit durchkommen. Es sind Schwerverbrecher. Und solange ihr glaubt, dass die sogenannten Volksvertreter, die nichts weiter sind als Volksverräter, die ihr sogar bezahlt, irgendeine besondere Position hätten, nur weil sie quasi in diesem Amt sind, wo sie sich durch eigene Verbindungen selbst reingewählt haben. Wenn ihr wirklich glaubt, dass die was Besonderes sind, anstatt dass sie eben Schwerverbrecher sind, dann werdet ihr jetzt nicht aus der Scheiße rauskommen. Deutschland muss wieder frei werden. Und das geht nur, wenn diese kriminelle Mafia weg ist. Angefangen von Frau Merkel. Das ist eine Binay-Brit-Illuminati. Das ist eine Hochverräterin. Eine Kriegstreiberin. Eine Feindin von Deutschland. Sie führt Krieg gegen das deutsche Volk seit 15 Jahren. Seht den Tatsachen ins Auge. Und wie behandelt man Schwerkriminelle, die euch alles nehmen? Die euren Kindern diese Mundwindel aufdrücken, die euch belügen von oben bis unten. Die Lügen sind doch offensichtlich mittlerweile. Die euch töten wollen oder euch einem Genexperiment aussetzen, euch indirekt nötigen. Ihr müsst verstehen, dass ihr der Souverän seid, das deutsche Volk. Wir sind der Souverän in diesem Land. Wir haben die Macht. Wir bezahlen diese ganze Clique. Ich habe Millionen an Steuergeldern bezahlt, aber nicht für diesen Verrat. Wir bezahlen diese Politkaste. Das ist ein parasitäres Netzwerk, die sich ernährt von euch. Und dann noch glaubt, dass sie euch ins Unglück stürzen kann. Das sind nicht besondere Menschen, das sind Schwerkriminelle. Und es kann auch sein, dass irgendwelche Polizeipräsidenten in den Freimaurerlogen sind und irgendwelche Generäle in den Freimaurerlogen sind. Sowieso die meisten Parteimitglieder. Aber das ändert nichts an ihrem schweren kriminellen Verbrechen hier. Das müsst ihr verstehen. Egal was das für Amtsträger sind, es bleiben Schwerkriminelle. Ein Araber-Clan ist ein Kindergarten gegen diese Form des schweren Verbrechens. Und wie behandelt man Schwerkriminelle? Und so müsst ihr es tun. Ihr müsst sie wegsperren. Ihr müsst sie entmachten. Ihr müsst als Volk auf die Straße gehen und für eure Freiheit und euer Recht einstehen. Ihr habt diese Täter bezahlt. Ihr habt sie in diese Ämter gebracht. Und genauso gut könnt ihr sie wieder rausschmeißen. Sie haben euch verraten, belogen und sie wollen euch umbringen mit diesen Giftspritzen. Es ist ein Massenmord, ein geplanter Genozid. Ihr müsst aufstehen und ihr müsst sie als das behandeln, was sie sind. Freimaurerpack, Geheimsektiererpack, Weltverschwörer, Schwerverbrecher. Egal in welchen Ämtern sie sind, es bleiben Schwerverbrecher.